Ratisbone anno domini, mense decembri, millesimo, centesimo, quinquagesimo, quinto. Cronica Baudolini con Jomento, de Aulario io Baudolino, di Galiaudo habeo facto il rubamento più grande della mia vita. Regensburg anno Domini 1155. Chronik des Baudolino aus dem Geschlecht der Aulari. Ich, Baudolino, Sohn des Galiaudo, ich hab gemacht den größten Raub meines Lebens, indem ich genommen aus einem Schrein des Herrn Bischofs Otto viel Bögen und hab sie fast allesamt abgeschabet, außer wo es nicht abging, und hab nun also manchlich Pergament zum Draufschreiben, was ich will. Das heißt, meine Chronika. Wiewohl ich sie nicht kann schreiben in Latino. Incipit prologus deduabus civitatibus historiae, anno domini millesimo centesimo quadragesimo tertio, conscript sepe multumque volvendo mecum dererum temporalium motu ancipit. Dies ist stehen geblieben von dem, was allhie zuvor gestunden und was ich nicht gut habe abschaben können. So dass man's muss überspringen, wenn man dereinst diese Pergamenta wird finden. Nachdem ich sie hab beschrieben, wird auch kein Kanzler sie nicht verstehen, perché questa è una lingua che... Nachdem ich sie hab beschrieben, wird auch kein Kanzler sie nicht verstehen, perché questa è una lingua che... Denn dies ist ein Sprach... die noch niemand nit hat geschrieben. Aber auch wenn niemand nie diese Sprach wird verstehen, wird man trotzdem subito erraten, dass ich es gewesen, der dies hat geschrieben, dieweil alle sagen, dass wir in der Frascheta parliamo una lingua che non è da cristiani. Was nit ist von Christen, Menschen. Verflixt, schwer ist schreiben. Mir tun schon alle Finger weh. Baudolino. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Umberto Eco. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Musik Henrik Albrecht unter Mitwirkung des SWR-Rundfunkorchesters Kaiserslautern. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil: Rex et Sacerdos. Ich, Niketas Choniates, Geschichtsschreiber vieler Komnenen, Logothet der Sekreta oder wie man bei den Lateinern sagen würde, Kanzler des Kaisers von Byzanz, bin durch die Hand Baudolinos vor meinem sicheren Tod gerettet worden. Kyrios Niketas, ich kann dich im Viertel der Genueser in Sicherheit bringen. Das Kreuzfahrerheer war mordend und brandschatzend über meine Heimat Konstantinopel gekommen. Baudolino rettete mich und meine Familie vor den Schwertern meiner Häscher. Dank seiner fanden wir Asyl bei einem genuesischen Händler namens Boyamondo und hatten hier vor den lateinischen Kreuzpilgern unsere Ruhe. Abseits von Tod und Zerstörung beginnt Baudolino, mir seine unglaubliche Lebensgeschichte anzuvertrauen. Anno Domini 1155 lernte ich, Baudolino, Bauernjunge aus der Frascheta, am Hofe von Kaiser Friedrich, im Volksmunde Barbarossa genannt, gleichsam mein Zweiter, mein Adoptivvater und Mentor, durch die Lehren Bischof Ottos richtig lesen und schreiben und vieles mehr. Baudolino. Denk an das Reich des Presbyters Johannes. Nur wenn man danach sucht, wird man das Banner der Christenheit über Byzanz und Jerusalem hinaustragen können. dränge Friedrich nach Osten, denn von dort kommt das Licht, das ihn beleuchten wird als den größten aller Könige. Mit diesem Vermächtnis des sterbenden Bischofs machte sich Baudolino zum Studium nach Paris auf. Auch will er Abstand zu seiner verbotenen und unerwiderten Liebe zu Beatrix von Burgund, der jungen Gemahlin seines Ziehvaters, gewinnen. Mit ihm zieht ein junger Rittersohn aus Köln, der wegen seiner Neigung zur leichten Muse Poet genannt wird, obwohl er noch nie ein Gedicht geschrieben hat. Ich wäre lieber impotent im organischen Sinn, als so unfähig auszudrücken, was ich in meinem Herzen empfinde. Bald schloss sich den beiden noch ein anderer Studiosus an. Ich heiße Abdul, ganz wie ein Maure. Aber meine Mutter stammt aus Hibernia und das erklärt mein rotes Haar. Mein Vater ist Provenzale, aus einer Familie, die sich nach der Eroberung Jerusalems dort niedergelassen hat. Abdul wohnte bei einem Onkel, der Kanonikus in der Abtei von St. Victor war. Eine der Pilgerstätten des Wissens in der ganzen christlichen Welt. Mit einer Bibliothek, die reicher war als die von Alexandria. Hier wird das Trio Baudolino, Abdul und der Poet auf Boron aufmerksam. Ich habe diese Geschichte mit den christlichen Königen auch gehört. Im fernen Orient von einem Mönch. Ich habe den Bericht über einen Besuch gelesen, den vor vielen Jahren ein Patriarch aus Indien bei Papst Calixtus II. Gemacht hat. Der Patriarch hat die Stadt Hulna beschrieben, durch die einer der Flüsse fließt, die im irdischen Paradies entspringen, der Physon, den andere auch Ganges nennen. Gemeinsam machen sie sich daran, alles über das Reich des Priesterkönigs Johannes herauszufinden. Niketas. Reinald hatte sein Leben damit verbracht, ein Bild des Kaisers Friedrich als Herrn der Welt zu schaffen. Als Friedensfürst, Quell allen Rechts und niemandes Untertan, Rex et Sacerdos, König und Priester zugleich, wie Melchisedek. Und so konnte es nicht ausbleiben, dass er mit dem Papst in Konflikt geriet. Denn in der Frage des päpstlichen Primats wich der neue Pontifex keine Handbreit zurück. Ich weiß nicht, wie Reinald es angestellt hat, aber irgendwie hat er dann erreicht, dass einige Kardinäle und Anhänger des Senats einen Gegenpapst wählten, Viktor IV., den er und Friedrich nach Belieben lenken und benutzen konnten. Natürlich hat Alexander III. Sowohl Friedrich wie Viktor unverzüglich exkommuniziert. Das war für die italienischen Städte ein Geschenk des Himmels, einen Papst zu haben, der sagte, dass der Kaiser ein Kirchenspalter sei und man ihm folglich keinen Gehorsam schulde. Ich hatte Mühe, Baudolinos Geschichte säuberlich Jahr für Jahr zu verfolgen. Mir schien nicht nur, dass er die Ereignisse ein bisschen durcheinander brachte, sondern ich fand auch, dass die Geschehnisse mit und um Friedrich sich immerfort wiederholten. Und ich begriff nicht mehr, wann nun die Mailänder wieder zu den Waffen gegriffen hatten, wann sie Lodi erneut bedrohten und wann der Kaiser von Neuem nach Italien gezogen war. Wenn dies eine Chronik wäre, sagte ich mir, bräuchte man bloß irgendeine Seite aufzuschlagen und fände immer dieselben Geschichten. Als wäre es einer von jenen Träumen, in denen ständig dasselbe passiert und man sich flehentlich wünscht, endlich aufzuwachen. Immerhin glaubte ich verstanden zu haben, dass die Mailänder schon seit 2 Jahren mal mit verbalen Bosheiten, mal mit Scharmützeln Friedrich in Schwierigkeiten gebracht hatten. Und dass im folgenden Jahr der Kaiser, unterstützt von den Städten Novara, Asti, Vercelli, sowie den Bürgern von Como, Lodi, Pavia und einigen anderen Städten, neuerlich an die Belagerung Mailands gegangen war. Ich machte mich unverzüglich auf den Weg nach Italien. Als der Kaiser mich nach so langer Zeit wiedersah, machte er Anstalten, mich zu umarmen. Aber ich wich zurück und brach in Tränen aus. Mein Sohn. Du bist ruchlos. Du kannst nicht behaupten, Quell der Gerechtigkeit zu sein, wenn du dich so ungerecht verhältst. Ich schäme mich, dein Adoptivsohn zu sein. Es war Auflehnung, Baudolino. Auflehnung gegen das Gesetz. Ich kann nicht vergeben, ich darf nicht gütig sein. Es ist meine Pflicht, erbarmungslos zu sein. Meinst du, mir macht das Spaß? Und wie dir das Spaß macht, mein Vater. Musst du dauernd all diese Leute töten, Und das nicht etwa im Kampf, sondern kaltblütig, aus Starrsinn, aus Rache, wegen einer Beleidigung. Nun denn, so wisse, es ist nicht Starrsinn, es sind Exempel. Es ist die einzige Art und Weise, diese ungehorsamen Söhne zu beugen. Meinst du, Cäsar und Augustus wären gütiger gewesen? Es ist Krieg! Baudolino, weißt du, was das heißt? Du, der du in Paris den großen Baccalaureus spielst, weißt du, dass ich dich, wenn du zurückkommst, am Hof unter meinen Ministerialen haben will und dich vielleicht sogar zum Ritter schlagen werde? Meinst du, du kannst mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches umherziehen, ohne dir die Hände schmutzig zu machen? Ach so, du kannst kein Blut sehen, dann sag es mir. Und dann lass ich dich Mönch werden. Nur als Mönch musst du keusch sein. Merk dir das. Man hat mir Geschichten von dir aus Paris erzählt, die gar nicht zu einem Mönch passen wollen. Woher hast du diese Narbe da? Es wundert mich, dass du sie im Gesicht hast und nicht am Hintern. Dann verließ er das Zelt. Auf der Schwelle drehte er sich noch einmal um. Geh der Kaiserin deine Aufwartung machen und dann verschwinde wieder zu deinen weibischen Studiengefährten in Paris. Wütend stapfte ich zur Unterkunft der Kaiserin Beatrix. Ich küsste artig den Saum ihres Kleides, dann ihre Hand. Sie wunderte sich über meine Narbe. Baudolino, was ist das? Ach, das habe ich von einem Zusammenstoß mit Straßenräubern. Sowas passiert nun mal, wenn man in der Welt umherzieht. Setz dich doch und erzähl mir deine letzten Erlebnisse. Also kauerte ich mich ihr zu Füßen und begann zu erzählen, ohne recht zu wissen was, nur meine Erregung zu besänftigen. Doch während ich sprach, betrachtete ich ihr wunderschönes Gesicht und machte erneut alle Liebesqualen der letzten Jahre durch, aber nun alle auf einmal, verhundertfacht. Aber du hast nicht so viel geschrieben, wie ich es dir befohlen hatte und wie ich es mir gewünscht hätte. Ihre Worte waren gleichzeitig Balsam und Gift. Mit zitternden Händen griff ich in meinen Brustbeutel, zog die Briefe hervor, die ich erfunden hatte, um mein Liebesleid zu besänftigen. Meine an sie und ihre an mich. Das stimmt nicht, Herrin. Ich habe sehr viele geschrieben. Und du hast mir geantwortet. Beatrix verstand nicht, nahm die Briefe und begann sie zu lesen. Seit jenem Augenblick, da wir uns zum ersten Mal sahen, habe ich nur dich bevorzugt. Und dich bevorzugend habe ich dich gewollt. Dich wollend habe ich dich gesucht. Dich suchend habe ich dich gefunden. Dich findend habe ich dich geliebt. Dich liebend habe ich dich begehrt. Dich begehrend habe ich dich in meinem Herzen über alles gestellt. Und habe von deinem Honig gekostet. Baudolino, das ist ja meine Handschrift. Aber ich hab doch nicht... Sie streckte am ganzen Leibe zitternd die Hand vor, um mir den Nacken zu streicheln. Ich drehte den Kopf zur Seite, um ihr nicht in die Augen sehen zu müssen. Oh, Junge, Junge, was hast du getan? Sie fuhr mir sanft mit den Fingerspitzen über die Narbe. Sie war mir inzwischen so nahe gekommen, dass wir uns unversehens Nase an Nase wiederfanden. Ich verschränkte die Hände auf dem Rücken, um mir eine Umarmung zu verbieten, aber inzwischen berührten sich unsere Lippen. Und nachdem sie sich berührt hatten, öffneten sie sich ein bisschen, sodass für einen Moment, nur einen der wenigen Momente, die dieser Kuss dauerte, durch ihre halb geöffneten Lippen auch unsere Zungen einander berührten. Als diese blitzartige Ewigkeit vorüber war, wich Beatrix zurück, nun weiß wie eine Kranke, drückte mir unsere Briefe in die Hand und sah mir streng in die Augen. Bei allen Heiligen des Paradieses, tu nie wieder, was du da getan hast. Ich bitte dich. Kyrios Niketas. Ich konnte die herzerreißende Schönheit jenes Augenblicks nicht vergessen. Ich war immer verliebter, aber diesmal hatte ich keinerlei Hoffnung mehr, nicht einmal im Traum. Denn wenn ich irgendeine Vergebung haben wollte, musste ihr Bild auch aus meinen Träumen verschwinden. Im Grunde sagte ich mir während vieler langer, schlafloser Nächte, im Grunde habe ich alles gehabt und kann nichts anderes mehr wollen. Just in diesen Tagen ergaben sich die Mailänder ihren Belagerern. Barbarossa hatte angeordnet, dass alle Bewohner die Stadt verlassen mussten, Männer, Frauen und Kinder, und dass Mailand dem Erdboden gleichgemacht werde. Am Tag nach Beginn der Demolierungsarbeiten machte ich einen Erkundungsgang durch die Stadt. Man konnte Mailand für eine fröhliche Baustelle halten, wo jeder fleißig arbeitete, mit einem Lied zum Lobe des Herrn auf den Lippen. Nur dass es war, als liefe die Zeit zurück. Es schien, als erhöbe sich aus dem Nichts eine neue Stadt. Und in Wahrheit sank eine alte Stadt in Schutt und Staub. Doch nach einer Weile stieß ich auf eine wunderschöne, noch unversehrte Basilika. Ich trat in das Kirchenschiff. Jemand hatte bereits die Altäre und die Seitenkapellen geplündert. Und dann erblickte ich vor einem Steinsarkophag einen alten Pfarrer, der verzweifelt schluchzte, sein spindeldürrer Körper zuckte bei jedem Laut. Ich wollte ihm irgendwie helfen und reichte ihm eine Wasserflasche. Danke, guter Christ. Aber mir bleibt nur noch auf den Tod zu warten. Sie werden dich nicht töten. Die Belagerung ist vorbei, der Friede besiegelt. Die da draußen wollen nur deine Kirche zerstören, nicht dir das Leben nehmen. Und was ist mein Leben ohne meine Kirche? Aber ich weiß schon, das ist die gerechte Strafe des Himmels. Denn ich habe aus Ehrgeiz vor vielen Jahren gewollt, dass meine Kirche die schönste und berühmteste von allen sein sollte. Und habe eine Sünde begangen. Welche Sünde kannst du schon begangen haben? Vor vielen Jahren hat mir ein orientalischer Reisender die prächtigsten Reliquien der Christenheit zum Kauf angeboten. Die unversehrten Leiber der drei Magier aus dem Morgenland. Die drei Magierkönige? Alle drei? Unversehrt? Drei Magier. Unversehrt. Sie schienen zu leben. Ich meine, sie schienen gerade erst gestorben zu sein. Ich wusste, dass es nicht wahr sein konnte. Denn von den Magiern spricht nur ein Evangelium, das des Matthäus. Und es sagt nur sehr wenig über sie. Es sagt nicht, wie viele sie waren, woher sie kamen, ob sie Könige oder Weise waren. Es sagt nur, dass sie nach Jerusalem kamen, indem sie einem Stern folgten. Kein Christ weiß, woher sie stammten und wohin sie zurückgekehrt sind. Wer hätte ihr Grab finden können? Deswegen habe ich den Mailändern nie zu sagen gewagt, dass ich diesen Schatz besaß. Ich fürchtete, sie würden ihn aus Habgier dazu benutzen, die Gläubigen ganz Italiens herzulocken, um mit einer falschen Reliquie Geld zu verdienen. Also hast du nicht gesündigt? Ich habe gesündigt. Denn ich habe sie an diesem geweihten Ort verborgen gehalten. Ich habe immer auf ein Zeichen des Himmels gewartet. Aber es ist nicht gekommen. Siehst du, Kyrios Niketas, und da ist mir eingefallen, dass Otto von den Magiern im Zusammenhang mit dem Reich des Priesters Johannes gesprochen hatte. Sicher, wenn dieser arme alte Pfarrer sie einfach so vorgezeigt hätte, als wären sie aus dem Nichts gekommen, hätte ihm niemand geglaubt. Aber muss eine Reliquie, um echt zu sein, wirklich auf den Heiligen oder das Ereignis zurückgehen, von dem sie ein Teil ist? Nein, kaum. Viele Reliquien, die hier in Konstantinopel aufbewahrt werden, sind höchst zweifelhafter Herkunft. Aber der Gläubige, der sie küsst, spürt, dass ihnen übernatürliche Düfte entströmen. Es ist der Glaube, der sie echt macht, nicht sie den Glauben. Genau. Auch ich dachte mir, dass eine Reliquie dann etwas taugt, wenn sie ihren Platz in einer wahren Geschichte findet. Außerhalb der Geschichte des Priesters Johannes mochten diese Magier der Betrug eines Teppichhändlers sein. Innerhalb der wahrheitsgemäßen Geschichte dieses Priesterkönigs wurden sie zu einem sicheren Zeugnis. Eine Pforte ist nur eine Pforte, wenn sie einen Palast um sich herum hat. Sonst wäre sie nur eine Öffnung. Was sage ich, nicht einmal das. Denn eine Leere ohne etwas Volles drumherum ist nicht mal eine Leere. So begriff ich damals, dass ich im Besitz der Geschichte war, in der diese Magier etwas bedeuten konnten. Diese armen drei Könige aus dem Morgenland schliefen da noch ruhig in ihrem Sarkophag. Doch jetzt mussten sie sich wieder auf die Reise machen. Im Grunde waren sie ja von Natur aus Weltenbummler. Hatten sie sich nicht von wer weiß woher aufgemacht, um einem Stern zu folgen? Mir oblag es, diesen drei Leibern ein neues Bethlehem zu geben. Ehrwürdiger Priester, kann ich die Reliquien einmal sehen? Wenn ihr mir helft, Man muss den Sarkophagdeckel weit beiseite schieben, dass der Schrein zum Vorschein kommt, in dem sie aufbewahrt werden. Oh Wunder. Die Leichname der drei Könige schienen noch lebendig zu sein. Zwei der Magier hatten fast milchweiße Gesichter. Der dritte war schwarz wie Ebenholz. Alle drei hatten die Augen weit offen, groß und erstaunt, mit Pupillen, die glitzerten wie aus Glas. Sie waren in drei Mäntel gehüllt, einer weiß, einer grün, einer rot. Und darunter trugen sie Hosen nach Barbarenart, aber aus purem Damast und mit Perlen verziert. Ich überlegte, wer außer mir ein Interesse an diesen Magiern haben könnte. Reinald von Dassel fiel mir ein. Vor kurzem war ihm das Erzbistum Köln angetragen worden, aber er musste noch hingehen und sich offiziell weihen lassen. In den eigenen Dom einzuziehen und dabei die Reliquien der drei Könige mitzubringen, das wäre wahrhaftig ein Coup. Suchte Reinald nicht fortwährend nach Symbolen der kaiserlichen Macht? Und hier hatte er nicht bloß einen, sondern gleich drei Könige, die zugleich auch noch Priester gewesen waren. Ich eilte zurück ins kaiserliche Lager und begab mich unverzüglich zu Reinald. Der Kanzler begriff sofort, welchen Wert die Entdeckung hatte. Es muss alles heimlich und rasch erfolgen. Ich lasse drei hölzerne Tragbahren machen, auf denen bringt ihr sie nachts aus der Stadt. Und wenn ihr gefragt werdet, sagt es seien die Leichen dreier tapferer Freunde, die bei der Belagerung gefallen seien. Es genügt, wenn ihr zu dritt seid, du, der Poet und einer von meinen Dienern. In der Nacht wurden die drei Könige in eine Krypta der St. Georgskirche außerhalb der Mauern verbracht. Reinald wollte sie sehen. Doch als er sie erblickte, brach er in eine Reihe von nicht gerade erzbischöflich anmutenden Verwünschungen aus. Mit Hosen? Und mit dieser Mütze, die wie eine Narrenkappe aussieht? Herr, so waren offenbar damals die Könige aus dem Morgenland gekleidet. Vor Jahren war ich einmal in Ravenna und habe dort ein Mosaik gesehen, in dem die drei Magier auf dem Kleid der Kaiserin Theodora mehr oder weniger so dargestellt waren. Naja, das mag vielleicht diese Gräkulin Byzanz überzeugen. Aber stell dir vor, ich präsentiere die Magier in Köln angezogen wie ihr Marktzauberer. Zieht sie anders an. Der Poet stellte die unvermeidliche Frage. Und wie? Und wie und wie? Ich lasse dich an meinem Hof essen und trinken wie ein Feudalherr, dafür, dass du mir zwei oder drei Gedichte im Jahr schreibst und du weißt nicht, wie du mir diejenigen anziehen sollst, die als Erste unseren Herrn Jesus Christus angebetet haben? Natürlich so, wie die Leute glauben, dass sie angezogen sein mussten. Als Bischöfe, als Päpste, als Archimandriten. Was weiß ich? Die Hauptkirche und der Bischofspalast sind geplündert worden. Aber vielleicht können wir doch noch irgendwo heilige Paramente auftreiben. Ich werde es versuchen. Und Baudolino, bevor ich Sie nach Köln mitnehmen kann, müssen glaubwürdige Zeugnisse über die Herkunft der Reliquien und über die Magier selbst produziert werden. Kehre gleich morgen zurück nach Paris und finde alles über ihre Geschichte heraus. Was du nur finden kannst. Es war eine schreckliche Nacht. Der Poet konnte die Paramente auftreiben. Auch etwas, das aussah wie drei Tiaren. Aber das Problem war, die drei Mumien zu entkleiden. Die Gesichter mochten ja noch wie lebendig erscheinen. Aber die Körper waren, bis auf die völlig vertrockneten Hände, nur noch ein Geflecht aus Weidenruten und Stroh, das bei jedem Versuch, ihnen die Kleider auszuziehen, sofort auseinanderfiel. Egal, wenn sie erstmal in Köln sind, wird niemand mehr den Schrein öffnen. Führt Stöcke ein! Irgendwas, das sie aufrecht hält. Wie man es bei Vogelscheuchen macht. Herrje. Auf Sturz besoffen hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal den heiligen drei Königen hinten reinfahren würde. Sei still und mach. Wir handeln zum höheren Ruhme des Reiches. Bald sahen die Magier aus wie Kardinäle der heiligen römischen Kirche. Ich reiste, wie befohlen, am nächsten Morgen nach Paris ab. Dort angekommen, suchte ich als erstes Abdul auf, der über die orientalischen Dinge einiges wusste. Ich mache dich mit einem Kanonikus von St. Victor bekannt. Der ist ein wirklicher Experte. Gesagt, getan. Noch am selben Abend saßen wir in der Bibliothek von St. Victor. Die Magier aus dem Morgenland, ja. In der Tradition werden sie dauernd genannt. Und viele Kirchenväter haben von ihnen gesprochen. Aber drei der vier Evangelien verschweigen sie. Und die Zitate aus Jesaja und anderen Propheten sind unklar. Manche haben sie so gelesen, als sprechen sie von den Magiern, aber sie könnten auch anderes gemeint haben. Wer waren sie? Wie hießen sie wirklich? Einer sagt Hormitz aus Seleukia, König von Persien, Yazdegerd, König von Saba und Peroz, König von Seba. Andere Hor, Basander und Karundas. Aber nach Auskunft höchst glaubwürdiger Autoren hießen sie Gaspar, Melkon und Baldassare. Oder Melko, Kaspare und Fadizarda. Oder auch Magalat, Galgalat und Sarazin. Oder vielleicht Apelius, Amerus und Damaskus. Apelius und Damaskus. Das sind sehr schöne Namen. Sie erinnern mich an ferne Länder. Und wieso Karundas nicht? Es geht nicht darum, drei Namen zu finden, die dir gefallen, sondern drei richtige Namen. Andere Quellen sagen jedoch, sie seien Weise gewesen, die auf dem Berg Vaus oder Berg des Sieges lebten, von dessen Gipfel aus sie die Zeichen am Himmel erforschten und nach dem Besuch beim Jesuskind seien sie dorthin zurückgekehrt. Und später hätten sie sich mit dem Apostel Thomas zusammengetan, um Indien zu missionieren. Allerdings seien sie nicht drei, sondern 12 gewesen. 12 Magierkönige? Ist das nicht zu viel? Das sagt auch Johannes Chrysostomus. 3 seien sie gewesen. Wie die 3 Söhne Noahs. Und wie die 3 Indien, aus denen sie kamen. Von mir aus können die Magier auch 12 gewesen sein. Aber in Mailand haben wir nur 3 gefunden. Sagen wir, sie hießen Kaspar, Melchior und Balthasar. Das sind Namen. Mit einer schön konstruierten Geschichte kehrte ich am Ende des Jahres zu Reinald zurück. Und ich erinnerte ihn auch daran, dass die Magier, folgte man Otto, die Vorfahren des Priesters Johannes gewesen sein mussten, dem sie ihre Würde und ihre Funktion vererbt hatten. Daher die Macht dieses Priesters über die 3 Indien, oder zumindest eines von ihnen. Baudolino, um die Magier kümmere ich mich jetzt. Denk du an den Priester Johannes. Nach allem, was du mir erzählt hast, haben wir bisher nur Gerüchte. Das reicht nicht. Wir brauchen ein Dokument, das seine Existenz bestätigt und aus dem hervorgeht, wer und wo er ist und wie er lebt. Und wo soll ich das finden, Reinald? Wenn du keins finden kannst, stell eins her. Der Kaiser hat dich studieren lassen. Jetzt ist der Moment gekommen, dein Können zu zeigen und dir die Erhebung in den Ritterstand zu verdienen, sobald du deine Studien beendet hast. Verstehst du, Kyrios Niketas? Damit war der Priester Johannes für mich kein Spiel mehr. Er war jetzt zu einer Pflicht geworden. So gehorchte ich Reinald und kehrte sofort nach Paris zurück. Abdul hatte wieder angefangen, Lieder zu komponieren und ich entdeckte, dass die Büchse mit dem grünen Honig inzwischen halb leer war. Niemand wundere sich, wenn ich nur die liebe, die mich niemals sehen wird. Von einer anderen Liebe weiß mein Herz nichts, außer der, die es niemals erblickt. Noch wird mich jemals andere Freude ergötzen. Ach. Ich musste sofort an meine Kaiserin denken. Denn in jenem Jahr hatte Beatrix dem Kaiser einen Sohn geboren. Mein Herz wollte schier zerspringen. Und? Was hast du dagegen gemacht? Ich begriff, dass ich sie endgültig vergessen musste. Ich aß 7 Tage lang nichts und trank nur Wasser. Denn ich hatte irgendwo gelesen, dass Hungern den Geist reinigt und am Ende Visionen erzeugt. Stimmt das? Oh ja. Aber in den Visionen sah ich nur sie. Am Freitagmorgen kam Boyamondo zu uns und bestätigte, was man auch von Weitem gut sehen konnte. Der Brand ist erloschen. So gut wie von allein, da niemand sich allzu viel Mühe gemacht hat, ihn zu bekämpfen. Das heißt natürlich nicht, dass man nun gefahrlos durch Konstantinopel spazieren kann. Im Gegenteil. Da die Kreuzfahrer sich nun leichter durch die Straßen bewegen können, verstärken sie ihre Jagd auf wohlhabende Bürger. Und zwischen den noch rauchenden Trümmern zerstören sie das Wenige, was noch stehen geblieben ist. Auf der Suche nach den letzten Schätzen, die den ersten Razzien entgangen sind. Ihr müsst euch also noch etwas in Geduld üben. Gut, Boyamondo. Dann schickt uns doch jemand mit etwas Samoswein und bittet meinen Vetter Theophilos, eine Schüssel Sesamkerne in ganz wenig Öl zu rösten. Die sind zum langsamen Kauen zwischen einem Schluck und dem anderen, Baudolino. Und dazu wünsche ich noch Nüsse und Pistazien, um besser der Erzählung folgen zu können. Eines Tages wurde der Poet mit einem Auftrag von Reinald nach Paris geschickt. Und so nutzte er die Gelegenheit, sich wieder einmal mit Baudolino und Boron den Tavernenfreuden zu überlassen. Die Jahre am Hof hatten ihn verändert. Er war härter geworden. Er trank zwar immer noch gern, aber er schien aufzupassen, dass es nicht zu reichlich wurde, um wachsam zu bleiben, wie jemand, der auf eine Beute lauert. Baudolino, ihr vertut hier eure Zeit. Was wir in Paris lernen sollten, haben wir gelernt. Der Priester ist nach dem Fund der Magier noch viel bedeutender geworden als vorher. Er muss sich nun wirklich als Rex et Sacerdos präsentieren. Als König der Könige muss er eine Residenz haben, neben welcher die der christlichen Herrscher, einschließlich des Basileus der Schismatiker in Konstantinopel, wie Hundehütten erscheinen. Und als Priester muss er einen Tempel haben, neben dem die Kirchen des Papstes finstere Löcher sind. Er braucht einen angemessenen Palast. Hiermit hatte sich Boron schon eingehend beschäftigt. Das Modell gibt es. Es ist das himmlische Jerusalem, wie es der Apostel Johannes in der Apokalypse gesehen hat. Die Anlage muss von hohen Mauern umgeben sein, mit 12 Toren entsprechend den 12 Stämmen Israels. 3 nach Süden, 3 nach Westen, 3 nach Osten, 3 nach Norden. Ja, das ist doch gut. Und der Priester geht durch das eine rein und durchs andere raus. Und wenn es stürmt, schlagen und klappern sie alle gleichzeitig. Ja. Stell dir bloß mal vor, wie es da ziehen muss. Also ich würde in so einem Palast nicht mal tot sein Jetzt wollen. Lass mich weiterreden, ja. Die Grundsteine der Mauern sind aus Jaspis, Saphir, Chalcedon, Smaragd, Sardonyx, Sarda, Chrysolit, Beryl, Topaz, Chrysopras, Hyazinth und Amethyst. Und die 12 Tore sind 12 Perlen und der Vorplatz ist reines Gold, durchscheinend wie Glas. Hier schaltete sich auch Abdul wieder ein. Nicht schlecht. Aber ich glaube, das Modell muss eher das des Tempels von Jerusalem sein, wie ihn der Prophet Ezechiel beschrieben hat. Kommt morgen mit in die Abtei. Einer der Kanoniker, der hochgelahrte Richard von St. Victor, ist dort auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Plan des Tempels zu rekonstruieren. Denn der Text des Propheten ist stellenweise unklar. Kyrios Niketas, ich weiß nicht, ob du dich je mit den Maßen des Tempels beschäftigt hast. Nein, noch nicht. Tu's nie. Man kann dabei den Verstand verlieren. Im ersten Buch der Könige heißt es, der Tempel sei 60 Ellen lang, 20 breit und 30 hoch. Und die Vorhalle sei 20 Ellen breit und 10 tief. Im zweiten Buch der Chronik heißt es jedoch, die Vorhalle sei 120 Ellen hoch. Mit anderen Worten, bei 20 Ellen Breite, 10 Ellen Tiefe und 120 Ellen Höhe wäre die Vorhalle nicht nur 4-mal so hoch wie der ganze Tempel, sondern auch so schmal, dass sie beim geringsten Windstoß zusammenbräche. Nun stellte der erwähnte Richard von St. Victor folgende Überlegung an. Wenn jedes Ding, jede Zahl, jeder Strohhalm in der Bibel eine spirituelle Bedeutung haben, dann muss man sehr genau hinsehen, was sie wortwörtlich sagt. Denn für die spirituelle Bedeutung ist es eine Sache zu sagen, dass etwas 3 Ellen lang ist, und eine andere, dass es 9 Ellen lang ist, da diese beiden Zahlen verschiedene mystische Werte haben. Er wollte den Tempel nachbauen und verkleinerte die Maße proportional. Das heißt, wo Ezechiel eine Elle sagte, ließ er einen Finger reinschneiden. Doch alle naselang brach das Ganze zusammen. Ihr habt ja nicht richtig festgehalten oder zu wenig Leim genommen. Du hast uns falsche Maße gegeben. Ihr habt vielleicht recht. Im Text steht zwar Porta, aber gemeint ist sicherlich Portikus, also Vorhalle. Sonst ergibt sich ein Tor, das so groß ist wie der ganze Tempel. Kurzum, ein paar Tage lang war es ein Vergnügen, dem frommen Mann zuzusehen, wie er sich erboste. Und wir prusteten jedes Mal los, wenn der Tempel wieder zusammenbrach. Da hat er uns irgendwann rausgeschmissen. Da Ezechiel schließlich einer vom Volke Israel ist, kann vielleicht jemand von seinen Glaubensbrüdern ein bisschen Licht in die Sache bringen. Ja, warum nicht? Aber man kann sich doch nicht bei der Lektüre der Heiligen Schriften von einem Juden beraten lassen. Nee, wirklich nicht. Da bekanntlich diese perfiden Leute den Text der heiligen Bücher entstellen, um jede Bezugnahme auf den kommenden Christus zu tilgen. Das ist doch Quatsch. Einige der größten Pariser Gelehrten machen sich bisweilen durchaus, wenn auch im Stillen, das Wissen der Rabbiner zunutze. Wie sich's traf, hatten die Kanoniker von St. Viktor gerade in jenen Tagen einen Rabbiner in ihre Abtei eingeladen. Den noch jungen, aber schon hochberühmten Solomon von Gerona. Natürlich wohnte Solomon nicht in der Abtei. Die Kanoniker hatten für ihn ein feuchtes und dunkles Zimmer in einer der finstersten Gassen von Paris gefunden. Er war tatsächlich ein Mann in noch jungen Jahren, obwohl sein hageres Gesicht von Meditation und Studium gezeichnet schien. Nach der Form des Tempels gefragt, lächelte er nur. Selbst den aufmerksamsten Kommentatoren des heiligen Textes ist es nicht gelungen, die genaue Form des Tempels zu bestimmen. Ihr Christen versteht nicht, dass der heilige Text aus einer Stimme hervorgeht. Wenn der Herr, HaKadosh Baruch Hu, der Heilige sei gesegnet, immer da, zu seinen Propheten spricht, lässt er sie seine Stimme hören. Er lässt sie nicht Figuren sehen, wie es bei euch mit euren bemalten Seiten vorkommt. Gewiss ruft die Stimme Bilder im Herzen des Propheten hervor, aber diese Bilder sind nicht starr, sie zerfließen. Sie wechseln die Form je nach der Melodie jener Stimme. Und wenn ihr die Worte des Herrn, immer da gesegnet sei der Heilige, auf Bilder reduzieren wollt, friert ihr jene Stimme ein, als wäre sie frisches Wasser, das zu Eis wird und den Durst nicht mehr stillt, sondern die Glieder in die Starre des Todes fallen lässt. Aber warum wollt ihr denn eigentlich wissen, wie der Tempel beschaffen ist? Wir sind auf der Suche nach dem Reich des Priesters Johannes. Vielleicht wisst ihr nicht, dass auch unsere Texte von einem geheimnisvollen Reich im fernen Osten sprechen, wo noch die 10 verstreuten Stämme Israels leben sollen. Ich habe von diesen Stämmen gehört, aber ich weiß nur sehr wenig über sie. Steht alles geschrieben. Nach dem Tod Salomons gerieten die 12 Stämme, in welche Israel damals geteilt war, miteinander in Streit. Nur 2 von ihnen, der Stamm Juda und der Stamm Benjamin, blieben dem Geschlecht Davids treu. Die 10 anderen zogen nach Norden, wo sie dann von den Assyrern besiegt und zu Sklaven gemacht wurden. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Esra sagt, sie seien fortgezogen in ein niemals zuvor von Menschen bewohntes Land, in eine Gegend namens Arsaret. Nun ist vor über 100 Jahren einer unserer Brüder, Eldad vom Stamme Dan, in Kairawan eingetroffen. In Afrika, wo eine Gemeinde des auserwählten Volkes lebt, und hat gesagt, er komme aus dem Reich der 10 verstreuten Stämme. Einem gesegneten Land, wo man ein friedliches, durch keinerlei Untat gestörtes Leben führe und wo in den Flüssen wirklich Milch und Honig flössen. Dieses Land sei von allen anderen abgetrennt durch den Fluss Sambathion, der aber kein Wasser führe. Es flössen dort vielmehr in reißendem Strom nur Sand und Steine. Und diese tote Materie fließe so schnell, dass jeder, der den Fluss überqueren wolle, von ihr fortgerissen werde. Nur am Schabbat halte dieser steinerne Fluss inne. Und nur am Schabbat könne man ihn daher überqueren. Doch keiner der Söhne Israels dürfe die Schabbatruhe verletzen. Aber die Christen könnten hinüber. Nein, denn am Schabbat macht eine Feuerwand die Ufer des Flusses unzugänglich. Und wie hat Eldad es dann geschafft, nach Afrika zu gelangen? Das weiß ich nicht, aber wer bin ich, dass ich mir erlauben könnte, die Dekrete des Herrn, gesegnet sei der immer da Heilige, zu diskutieren? Unfromme Menschen könnten Eldad hinübergetragen haben. Oder auch ein Engel. Wenn ich wüsste, dass es ein fernes Reich gibt, in dem die verschollenen Stämme Israels leben und mit ihnen die ursprüngliche Ordnung und somit auch die Sprache lebt, die Adam mit seinem Schöpfer vor dem Sündenfall sprach, würde ich gern mein ganzes Leben darauf verwenden, nach diesem Reich zu suchen. Bei diesen Worten war in Solomons Antlitz ein solches Leuchten getreten, dass wir uns fragten, ob es nicht gut sein würde, ihn an unseren künftigen Sitzungen teilnehmen zu lassen. Dass dieser Jude im Reich des Priesters Johannes seine Ursprache und seine zerstreuten 10 Stämme wiederfinden will, darf uns nicht stören. Der Priester Johannes muss so mächtig sein, dass er sogar über die verstreuten Stämme der Juden herrscht. Und warum soll er nicht auch die Sprache Adams sprechen? Das Hauptproblem ist doch jetzt erst einmal, dieses Reich zu konstruieren. Und dabei kann ein Jude genauso nützlich sein wie ein Christ. Bei alledem hatten wir uns noch nicht entschieden, wie der Palast des Priesters beschaffen sein sollte. Wir lösten dieses Problem in der folgenden Nacht, zu 5 in meinem Zimmer versammelt. Inspiriert vom Genius Lotzi, entschloss sich Abdul, unseren neuen Freunden, das Geheimnis des grünen Honigs zu enthüllen. Es kann euch helfen, den Palast des Priesters nicht bloß zu denken, sondern ihn direkt vor euch zu sehen. Rabbi Solomon zog es vor, sich in Ekstase zu beten. Der Poet war auch zuerst misstrauisch, doch dann entschloss er sich zu probieren, wobei er die Kraft des Honigs mit der des Weins zu zähmen gedachte. Und am Ende verlor er jedes Maß und faselte besser als die anderen. Der Palast hat Decken und Architrave aus zyprischem Holz. Ein Dach aus Ebenholz, darüber eine Kuppel, gekrönt von zwei goldenen Äpfeln, auf deren jedem zwei Karfunkel schimmern, sodass am Tag das Gold im Licht der Sonne erglänzt und bei Nacht die Edelsteine in dem des Mondes. Ja. Mit Pforten aus Sardonyx, geschmückt mit Hörnern der Hornviper, die den Eintretenden daran hindern, Gift in den Palast zu bringen, und Fenster aus Kristall und goldene Tische, getragen von elfenbeinernen Säulen. Und der Palast steht auf einem Berg, und der Berg ist aus Onyx, und sein Gipfel ist so glatt poliert, dass er glänzt wie der Mond. Der Tempel ist rund, er hat eine Kuppel aus Gold, und golden sind auch seine Wände. Gold. Besetzt mit Edelsteinen, die so funkeln, dass sie im Winter heizen und im Sommer kühlen. Die Decke ist besetzt mit Saphiren, die den Himmel darstellen, und mit Karfunkeln für die Sterne. Aber ich habe auch von Spiegeln gehört, in denen man alles sehen kann, was irgendwo geschieht. Ja. Boron hatte sich bis dahin schweigend der Wirkung des Honigs überlassen. Ein Spiegel wäre doch sehr nützlich für den Priester, um auch die äußersten Grenzen seines Reiches zu kontrollieren. Der Spiegel ist sehr hoch oben angebracht. Man steigt über 125 Stufen aus Porphyr zu ihm hinauf. Und aus Alabaster. Na gut, wir tun auch Alabaster mit rein. Und die obersten Stufen sind aus Amber und Pantera. Was ist denn Pantera? Ist das der Vater von Jesus? Red kein Unsinn, das steht bei Plinius, das ist ein bunter Stein. In Wirklichkeit steht der Spiegel auf einem einzigen Pfeiler. Oder nein, dieser Pfeiler stützt eine Basis, auf der zwei Pfeiler stehen. Und diese stützen eine Basis, auf der vier Pfeiler stehen. Und so immer weiter, bis auf der mittleren Basis 64 Pfeiler stehen. Diese stützen eine Basis mit 32 Pfeilern, diese eine mit 16. Und so immer weiter, bis ganz oben nur noch ein einziger Pfeiler steht, auf dem sich der Spiegel erhebt. Aber hör zu, bei dieser Pfeilerkonstruktion stürzt der Spiegel runter, sobald sich einer unten nur leise anlegt. Na, du sei still, du bist falsch wie die Seele des Judas. Ja. Erst findest du nichts dabei, wenn euer Ezechiel einen Tempel sieht, bei dem niemand kapiert, wie er gebaut sein soll. Und wenn ein christlicher Maurer kommt und dir sagt, dass er zusammenkracht, antwortest du ihm, Ezechiel hätte halt Stimmen gehört und nicht auf Figuren geachtet. Und dann dürfen wir nur Spiegel bauen, die nicht umkippen. Ja. Ich will ja was sagen. Ich stelle 12.000 Bewaffnete als Wachen für den Spiegel auf. Alle rings um den untersten Pfeiler, damit sie gut auf ihn aufpassen und sich keiner anlehnen kann. In Ordnung? In Ordnung, in Ordnung. Der Spiegel ist eure Sache. Das war nur der Anfang. Aber wir waren jetzt auf dem richtigen Weg. Auf dem richtigen Weg? Aber dieser Priester war doch, so wie mir scheint, noch unglaubwürdiger als die heiligen drei Könige in Kardinalsgewänder. Der Priester würde schon noch glaubwürdig werden, wenn er erst einmal ein persönliches Lebenszeichen von sich gab. In Gestalt eines Briefes an Friedrich. Bei Ihrer Jagd nach Beschreibungen, die Sie zur Konstruktion des gesuchten Priesterreiches brauchen konnten, stießen Sie auf einen gewissen Quiot, einem jungen Mann aus der Champagne, der sich mit den Kreuzfahrerlegenden gut auskannte. Als ich diesem Kyot gegenüber die Wunder des Palastes des Priesterkönigs Johannes erwähnte, war er ganz aufgeregt. Ja, von solch einem Schloss oder einem ganz ähnlichen habe ich auch schon in der Bretagne gehört. Es ist das Schloss, in dem sie den Gradal aufbewahren. Was weißt du über den Gradal? Boron war von einem plötzlichen Misstrauen erfüllt, als hätte Kyot die Hand nach etwas ausgestreckt, das ihm gehörte. Was weißt denn du darüber? Hehe, wie es scheint, liegt euch beiden sehr viel an diesem Gradal. Was ist das denn? Soweit ich weiß, müsste ein Gradalis so etwas wie ein Napf oder eine Schüssel sein. Napf, Schüssel, eher ein Kelch. Ich wundere mich, dass ihr noch nie davon gehört habt. Es ist die kostbarste Reliquie der ganzen Christenheit. Der Kelch, in welchem Jesus beim letzten Abendmahl den Wein in Blut verwandelt hat und in welchem dann Josef von Arimathea das Blut aus der Seite des Gekreuzigten aufgefangen hat. Manche sagen, der Name dieses Kelches sei Saint Graal. Andere sagen stattdessen Sangreal, königliches Blut. Denn wer ihn besitzt, gehört dadurch zu einem Geschlecht auserwählter Ritter, die vom selben Stamme sind wie David und wie unser Herr Jesus Christus. Graal oder Gradal? Fragte der Poet, der sofort aufhorchte, wenn er von etwas hörte, das eine Macht verleihen konnte. Man weiß es nicht. Einige sagen auch Grasal und andere Grals. Und es ist nicht gesagt, dass er ein Kelch ist. Die, die ihn gesehen haben, erinnern sich nicht an die Form, sondern wissen nur, dass er ein Gegenstand war, der außergewöhnliche Kräfte besaß. Wer hat ihn denn gesehen? Sicher die Ritter, die ihn in Broceliande hüteten. Aber auch von ihnen hat sich jede Spur verloren. Ich habe nur Leute kennengelernt, die von ihm erzählen. Es wäre besser, wenn man von dieser Sache weniger erzählen würde und lieber versuchte, mehr darüber zu wissen. Man hört irgendwo vom Gradal reden und schon glaubt man, man sei der Einzige, der ihn finden werde. Ich war auch in der Bretagne. Sogar auf den Inseln jenseits des Meeres. Ich habe dort volle 5 Jahre verbracht, ohne zu erzählen. Nur um zu suchen. Was reden wir hier eigentlich vom Gradal? Wenn er sich in der Bretagne befindet oder auf jenen Inseln, dann braucht er uns nicht zu interessieren. Denn er hat nichts mit dem Priester Johannes zu tun. Falsch. Denn wo sich das Schloss befindet, in dem der Gradal gehütet wird, ist nie recht geklärt worden. Aber unter den vielen Geschichten, die ich gehört habe, ist eine gewesen, nach welcher einer von jenen Rittern ihn wiedergefunden und dann einem seiner Söhne geschenkt habe, einem Priester, der später König von Indien geworden sei. Sei doch Faseleien! Meinst du, ich hätte jahrelang am falschen Ort gesucht? Wer hat dir denn diese Geschichte erzählt? Jede Geschichte kann gut sein. Und wenn du Kiots Geschichte folgst, kannst du womöglich deinen Gradal finden. Aber im Moment ist es für uns nicht so wichtig, ihn zu finden, sondern erstmal zu klären, ob es sich lohnt, ihn mit dem Priester Johannes zu verbinden. Baudolino, was hältst du davon? Der Priester Johannes besitzt den Gradal, aus ihm bezieht er seine alles überragende Würde und die könnte er doch auf Friedrich übertragen, indem er ihm das Ding zum Geschenk macht. Wir beschlossen es zu versuchen. Abdul gelang es, nachts aus dem Skriptorium der Abtei von St. Victor ein kostbares, noch nie beschriebenes Pergament zu entwenden. Es fehlte nur noch ein Siegel, um es wie den Brief eines Königs aussehen zu lassen. Aber muss der Priester nicht in seiner adamitischen Sprache schreiben? Oder zumindest in Griechisch. Ein König wie er hat zweifellos Sekretäre, die alle Sprachen beherrschen. Ja, aber an Friedrich schreibt er dann sicherlich aus Höflichkeit in lateinischer Sprache. Ja. Der Brief soll ja auch den Papst und die anderen christlichen Fürsten überzeugen. Und daher sollte er vor allem auch ihnen verständlich sein. Richtig, stimmt. Also, der Pressbüter Johannes, Kraft der Macht und Herrlichkeit Gottes und unseres Herrn Jesus Christus, Herr der Herrschenden, an Friedrich, den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, dem er Gesundheit und fortdauernden Genuss der göttlichen Gnade wünscht. Unserer Majestät war schon berichtet worden, dass du unsere Exzellenz in hoher Achtung hältst und dass Kunde von unserer Magnifizenz zu dir gelangt ist. Deshalb schicken wir dir durch einen unserer Boten ein Zeichen von uns, begleitet vom Wunsche zu wissen. So, jetzt kommt's. Ob du mit uns dem rechten Glauben folgst und ob du in allem an unseren Herrn Jesus Christus glaubst. Warte mal, das könnte doch schon der Moment sein, in dem er Friedrich den Gradal schickt. Ja, sicher, aber diese beiden Pfeifenköpfe, Buron und Kiot, haben uns immer noch nicht gesagt, um was es sich dabei eigentlich handelt. Der Gradal ist eine Lanze, nein, so weiß, dass sie selbst Licht ist und Aus der Spitze der Lanze quillt ein Blutstropfen und rinnt den Schaft hinunter bis auf die Hand ihres Trägers. Nein, nein, nein, nein, nein! Der Gradal ist ein Kelch. Ja. Der Kelch, in dem Josef von Arimathea das Blut des Heilands aufgefangen hat. Er doch, ist doch kein Kelch! Oh. Der Gradal. Der Gradal ist ein vom Himmel gefallener Stein. Lapis ex Sönis. Und daraus ist die Lanzenspitze geschnitten. Nein, nein, er ist eindeutig, eindeutig ein Kelch. Es ist Warum ein Kelch. Warum soll der Gradal eigentlich nicht die Lanzenspitze gewesen sein, die dem Heiland in die Seite gebohrt worden ist? Ja. Ich finde, die Lanze ist der wundertätige Gegenstand und sie ist Zeichen der Macht, weil sie Zeichen der Stärke ist. Ach, ja. geben wir es auf. Lassen wir den Gradal sein, was er sein mag, und schreiben wir weiter den Brief, ja? Einen Moment, einen Moment. Die Toran nennt die erhabensten Dinge nie direkt beim Namen, spricht sie nie im Wortsinn aus, sondern immer nur in einem verborgenen Sinn, den der fromme Leser nach und nach erraten muss, da der Allerhöchste, der Heilige sei immer da gesegnet, ihn erst am Ende der Zeiten verstanden wissen wollte. Also wird ein Wink genügen, und wer verstehen will, versteht schon. Schreibt lieber nicht Gradal, schreibt auch nicht Kelch. Benutzt einen unbestimmteren Ausdruck. Hm. Mhm. Ja, du hast recht, Rabbi Solomon. Sagen wir also, er schickt ihm... Einen Schrein. Einen Schrein. Einen Schrein. Nein, eine Truhe oder so. Eine Lade. Eine Lade. Eine Lade. Eine Lade. Sagen wir, accipe istam veram arcam. Nimm diese echte Lade entgegen. Ja, das ist nicht schlecht. Es ent- und verhüllt zugleich. Mhm. Es öffnet den Weg zum Strudel der Interpretation. Ja. Gebt mir jetzt ein paar Ideen, um das Reich zu bevölkern. Also es müssen dort jede Menge exotische Tiere leben. Ja. Wie Elefanten und Kamele. Dromedare, Flusspferde. Krokodile. Panther, wir brauchen Panther. Weiße und rote Löwen. Stumme Zikaden. Greife. Tier. Lamien. Hyänen. Ja, jedenfalls lauter solche Tiere, die man bei uns nie sieht und deren Leiber kostbare Trophäen für die sind, die sich entschließen, dort auf die Jagd zu gehen. Und dann wartet dann nie gesehene Menschen. Ja, wilde Pfeilschützen. Wilde Pfeilschützen. Ja, Menschen mit Hörnern. Faune. Satyren. Ja, Pygmäen. Kynocephalen. Giganten, die 40 L groß sind. Zyklopen. Genau, mit nur einem Auge. Ja, gut. Das Land des Priesters Johannes quillt über von Milch und Honig. Aha. Es gibt darin weder Schlangen noch Skorpione. Mhm. Es wird durchzogen vom Fluss Idonus, der direkt aus dem irdischen Paradies kommt. Und in ihm finden sich Sand und Steine. Nein, ist der Sambatium. Der Sambatium. Müssen wir den nicht auch reinnehmen? Doch, aber später. Der Idonus kommt aus dem irdischen Paradies und daher enthält er Smaragde, Topase, Karfunkel, Saphire, Chrysolite, Onyxe. Also, wenn ihr mir noch einmal mit einem Topaz kommt, schlucke ich ihn runter und kack ihn aus dem Fenster raus. Auch du, Lisa. Ja. Kiot, entschuldige unsere Reaktion, aber nach all den Inseln der Seligen und Paradiesen, die wir im Laufe unserer Suche gesehen haben, können wir keine Edelsteine mehr ausstehen. Aber in Anbetracht, dass ja das Reich im Orient liegt, schlage ich vor, seltene Spezereien zu nennen, wie zum Beispiel Pfeffer. Pfeffer, Freunde, wächst auf Bäumen, die voller Schlangen sind. Mhm. Und wenn er reif ist, steckt man die Bäume in Brand, damit die Schlangen herunterkommen und sich in ihre Löcher verkriechen. Mhm. Alsdann tritt man zu den Bäumen und schüttelt sie, sodass der Pfeffer von den Zweigen fällt. Und dann wird er zubereitet, aber niemand weiß genau wie. Ja. Entschuldigung, können wir jetzt auch den Sambatium reintun? Rein damit. Dadurch wird klar, dass die 10 verstreuten Stämme jenseits des Flusses leben. Oder besser noch, erwähnen wir sie ausdrücklich. Mhm. Dann trägt der Umstand, dass Friedrich auch die 10 Stämme Israels wiederfinden kann, noch mehr zu seinem Ruhme bei. Mhm. Den Sambatium brauchen wir sowieso. Er stellt das unüberwindliche Hindernis dar, das alles Streben vereitelt und die Begierde anstachelt. Sprich die Eifersucht. Wir sollten auch einen unterirdischen Bach voller Edelsteine tun. Nicht schon wieder Topase. Nicht Topase. Bei Plinius und Isidor von Sevilla sind Salamander beschrieben. Das sind vierbeinige Schlangen, die nur im Feuer leben. Ja, wenn Plinius und Isidor das schreiben, dann tun wir sie rein. Hauptsache, wir erzählen hier keine Fabeln. Jeder Pilger, hör zu, wird aufs Wärmste empfangen. Es gibt keinerlei Arme, es gibt weder Räuber noch Habgierige noch Schmeichler. Baudolino, schreib. Ja? Schreib. Ja. Wenn ich gegen meine Feinde in den Krieg ziehe, tragen meine Bannerträger, statt Fahnen, hast du? Ja. 13 hohe, reich mit Juwelen besetzte Kreuze vor mir. Juwelen besetzte Kreuze. vor, vor mir her. Her. Jedes auf einem Wagen. Ja. Und jeder Wagen gefolgt von 10.000 Reitern. Oh. 10.000 Reiter und 100.000 Fußsoldaten. 100.000 Fußsoldaten. Aber wartet, wartet. Ziehe ich dagegen in Friedenszeiten aus? So wird mir nur ein schlichtes hölzernes Kreuz vorangetragen. Zum Gedenken an die Passion des Herrn. So wie ein goldenes Gefäß voller Erde. Zur Mahnung, dass wir aus Staub sind und wieder und so weiter. Und wieder zu Staub zerfallen. Ja. Ich glaube, wer das liest, wird sich fragen, warum ein so mächtiger König sich lediglich Priester nennen lässt. Allerdings. Ja, richtig. Und das bringt uns zum Schluss. Warum, oh geliebter Friedrich, sich unsere Erhabenheit nicht einen würdigeren Titel als den des Presbyters gestattet, ist eine Frage, die deiner Klugheit Ehre macht. Woher kannst du so formulieren? Gewiss haben wir an unserem Hofe Ministerialen, die mit viel höheren Titeln und Ämtern versehen sind, besonders was die kirchliche Hierarchie betrifft. So, unser Truchsess ist Primas und König. Unser Mundschenk König und Erzbischof. Unser Kämmerer Bischof und König. Der Seneschall. Unser Seneschall. König und Archimandrit. Unser Küchenmeister, König und Abt. Ja. Noch was? Daher hat unsere Hoheit, da sie es nicht ertragen konnte, mit den nämlichen Titeln und Würden bezeichnet zu werden, von denen unser Hof überfließt, aus Demut beschlossen, einen geringeren Titel und niedrigeren Rang zu führen. Hast du es gleich an Reinald geschickt? Nein. Nach der Abreise des Poeten haben wir es monatelang immer wieder gelesen und überarbeitet, einzelne Stellen abgeschabt und neu geschrieben. Immer wieder schlug jemand irgendeine Ergänzung vor. Aber Reinald wartete doch sicher auf den Brief, oder? Zuerst hatte er anderes im Kopf. Dann starb er. Während Friedrich in Rom war, um Alexander III. Zu vertreiben und seinen Gegenpapst auf den Thron zu setzen, brach dort eine Pestseuche aus. Und die Pest raffte Arm und Reich dahin. Einschließlich Reinald. Und der Kaiser? Hatte auch anderes im Kopf. Beatrix hatte ihm einen zweiten Sohn geboren und sein erster Sohn war ständig krank. So verging alles in allem mehr als ein Jahr. Und dann war da auch noch die Geschichte mit meiner Stadt. Welcher Stadt? Bist du nicht in einem Sumpf geboren? Stimmt, ich gehe zu schnell vor. Wir müssen erst noch meine Stadt erbauen. Endlich erzählst du mal nicht von einer zerstörten Stadt. Ja, es war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine Stadt entstehen und nicht untergehen sah. Bald war Baudolino nun schon 10 Jahre in Paris. Er hatte alles gelesen, was man lesen konnte. Er hatte von einer byzantinischen Prostituierten Griechisch gelernt. Er hatte Gedichte und Liebesbriefe geschrieben. Er hatte praktisch ein Reich konstruiert, das inzwischen niemand besser kannte als Baudolino und seine Freunde. Aber er studierte noch immer. Sicher. Es war ja schon eine recht beachtliche Leistung, überhaupt in Paris zu studieren, wenn man bedenkt, dass ich in einem Sumpf geboren und zwischen Kühen aufgewachsen bin. Und nach genau jenem Sumpf verspürte ich nun eine unheimliche Sehnsucht. Da fügte es sich, dass sich in Italien einige Städte zu einer Liga zusammengeschlossen hatten, einer Res Publica wider den Kaiser. Barbarossa sprang im Quadrat, als er davon erfuhr, aber er hatte keine klaren Informationen, was ihn nur noch misstrauischer machte. Überall witterte er jetzt Betrug und Verschwörung. Ich kann mich bei diesen vertrackten italienischen Dingen weder auf meine offiziellen Gesandten noch auf meine extra entsandten Offiziellen verlassen. Und deshalb habe ich, um in dieser Sache klarer zu sehen, beschlossen, einige wenige Männer meines Vertrauens hinzuschicken, unter anderem dich, Baudolino. Vertraute, die das Land kennen, aber nicht sofort als Kaiserliche erkannt werden, auf dass ihr mir die Atmosphäre erkundet und glaubwürdige, nicht durch Verrat verfälschte Zeugnisse sammelt. Also machte ich mich auf und gelangte, gemächlich auf einem Muli dahinzockelnd, auf jene Höhen, hinter welchen ich bald die heimische Frascheta erreichen musste. Es war der Weihnachtsabend, aber das wusste ich nicht, denn im Laufe meiner mehrwöchigen Reise hatte ich aufgehört, die Tage zu zählen. Ich zitterte vor Kälte auf meinem steifbeinig starksenden Muli und hatte nur noch einen letzten Hügel zwischen mir und meiner Heimat. Dort, unweit des Flusses Tanaro, warf sich die Ebene noch einmal ein Stück weit zu einem Buckel auf. Von dessen Höhe herab mussten die Kirchtürme einiger Dörfer zu sehen sein, längs des Flusses, wo Bergoglio und Roboreto lagen, und weiter hinten Gamondio, Marengo und die Palea. Das heißt, jenes Sumpfgebiet aus Tümpeln, Schotter und Buschwald, an dessen Rand vielleicht noch immer die Hütte meines Vaters Galiaudo stand. Doch als ich nun auf dem Buckel ankam, sah ich ein anderes Panorama. Rings um das, was früher einmal Roboreto gewesen sein musste, war das Dorf ins Land hinausgewuchert. Überall standen Grüppchen von neuen Häusern, einige aus Stein und andere aus Holz, viele erst halb fertig, und im Westen erkannte man sogar den Anfang einer Stadtmauer, was es in dieser Gegend noch nie gegeben hatte. Kurzum, nach allem, was ich von einer Stadt wusste, waren die hier gerade dabei, eine zu bauen. Und es war ein Schauspiel, wie man es bestenfalls einmal im Leben sieht. Ich näherte mich einem Trupp, der gerade dabei war, einem Bau mit gekonnten Griffen ein Dachgebälk aufzusetzen, wobei die Arbeiter eine große Winde benutzten, die von einem Zugpferd gezogen wurde. Was macht ihr hier Schönes? Wir machen hier eine Maschine, um uns den Pimmel zu kratzen. Ich habe keinen Bedarf an Machine, da mir gewöhnlich der Pimmel, den wohlerzogene Menschen Schwanz nennen, von jenen Huren gekratzt wird, die eure Mütter sind. So! Die Arbeiter griffen sich einen Stein oder einen Knüppel und stellten sich im Halbkreis um mich. Zum Glück näherten sich in diesem Moment andere Leute, darunter einer, der wie ein Ritter aussah. Der Pilgersmann spricht wie einer aus dieser Gegend. Und daher solltet ihr ihn nicht behandeln, als ob er kein Recht hätte, hier durchzureiten. Er hat Fragen gestellt, als ob er ein Spitzel wäre. Umso besser! Wenn der Kaiser nun Spitzel ausschickt, dann erfährt er endlich, dass hier eine Stadt entsteht, extra, um ihm Ärger zu machen. Ich habe dich noch nie gesehen, Bursche. Aber du siehst aus wie einer, der heimkehrt. Woher kommst du? Herr, ich bin in der Frascheta geboren. Aber ich war viele Jahre fort und weiß nichts von alledem, was hier geschieht. Ich heiße Baudolino, Sohn des Galiaudo Aulari. Ich hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da hob einer aus der Gruppe der Neugekommenen, ein Alter mit weißem Haar und weißem Bart, einen Stock und fing an zu zetern. Lügner! Verdammter! Der Blitz soll dich treffen! Wie kannst du es wagen, den Namen meines armen Baudolino zu benutzen? Meines Sohnes! Jawohl! Denn ich selbst bin der Galiaudo Aulari. Und vor so vielen Jahren ist er fortgezogen mit einem alemannischen Herrn, der ein großer Herr schien, aber wohl doch bloß ein Gaukler war, der Affen auf den Jahrmärkten tanzen lässt. Denn ich habe nie wieder was von meinem Jungen gehört. Nach so vielen Jahren kann er nur tot sein, weshalb meine liebe Frau und ich uns seit 30 Jahren verzehren. Denn das ist der größte Schmerz unseres Lebens gewesen, das eh schon schwer genug war. Aber einen Sohn zu verlieren, was das bedeutet, weiß nur, wer es selber erfahren hat. Vater... Mein Vater, du bist es wirklich. Aber es sind keine 30 Jahre gewesen, die ihr gelitten habt. Ich bin erst vor 13 Jahren fortgegangen. Und du solltest froh sein, dass aus mir was geworden ist. Auch du bist es wirklich. Wären auch 30 Jahre vergangen, diesen dusseligen Blick hast du nicht verloren. Aber weißt du, was ich dir sage? Du magst vielleicht jemand geworden sein, aber deinem Vater Unrecht geben, das darfst du nicht. Wenn ich 30 Jahre gesagt habe, dann weil es mir vorgekommen ist wie 30 Jahre. Und in 30 Jahren hättest du auch mal was von dir hören lassen können. Unglücksmensch, nichtsnutziger. Jawohl, das bist du. Du bist das Unglück unserer Familie. Komm runter da von deinem Maultier, das du wahrscheinlich gestohlen hast, dass ich dir diesen Knüppel über die Rübe haue. Und schon hatte er mich am Fuß gepackt, um mich herunterzuzerren. Aber da trat der Herr dazwischen, der wie ein Ritter aussah. Komm, Gagliardo, begrüß deinen wiedergefundenen Sohn nach 30 Jahren. 13! Oh, sei still! Wenn dein Vater 30 sagt, sind es 30. Und du, Gagliardo, empfängt man so seinen Sohn nach 30 Jahren? Man umarmt sich und dankt dem Himmel, Herrgott! Baudolino. Vater. Auf diesen Schreck brauche ich erst mal einen Schluck. Alle! Goga, emigoga. Die Stadt war noch nicht fertig und schon war die erste Taverne eröffnet mit einer schönen Laube im Hof. Aber in dieser Jahreszeit saß man besser drinnen in einer Höhle, die wie ein großes Fass gestaltet war. An langen, hölzernen Tischen vor schönen Krügen und Tellern mit kleinen Salami aus Eselsfleisch. Auf das Wiedersehen! Ja! Auf unserer Stadt! Ja! Tod dem Kaiser! Aber hört mal, grad wollte ich's schon sagen. Soweit ich weiß, waren doch die Leute aus Gamondio, Bergoglio und Marengo immer auf der Seite des Kaisers gewesen. Wie kommt das? Erst wart ihr mit ihm? Und jetzt baut ihr eine Stadt gegen ihn? Wenn der Kaiser das nächste Mal gegen Italien zieht, wie es seine schlechte Angewohnheit ist, werden wir ihm mit unserer kleinen Stadt den Weg versperren. Wie denn den Weg versperren? Er braucht doch bloß außen herum zu gehen. Entschuldige, wenn ich mich da einmische, aber du kennst den Kaiser nicht. Eine Stadt, die ohne seine Einwilligung entsteht, ist für ihn ein Schandfleck, der nur mit Blut abgewaschen werden kann. Er wird gezwungen sein, sie zu belagern. Deswegen brauchen wir solide Mauern und Straßen, die extra für den Krieg gebaut sind. Und zu diesem Zweck haben wir uns die Genueser geholt. Aber die Genueser sind keine Leute, die etwas umsonst machen. Wer hat sie bezahlt? Sie selber haben bezahlt. Sie haben schon ein Darlehen von 1000 Genueser solidi gegeben. Und weitere 1000 haben sie uns für nächstes Jahr versprochen. Ihr wollt, dass ich glaube, die Genueser, die keinen Heller rausrücken würden, um ihre eigene Mutter von den Sarazenenpiraten loszukaufen, hätten hier Geld und Arbeit reingesteckt, um eine Stadt zu bauen, die höchstens den Mailändern Vorteile bringt? Baudolino, die Geschichte ist noch viel komplizierter, als du meinst. Sieh dir mal genau an, wo wir hier sind. Er tunkte einen Finger in den Wein und begann Zeichen auf den Tisch zu malen. Hier ist Genua, klar? Und hier sind Tortona und Pavia und Mailand. Das sind drei reiche Städte. Und Genua ist eine Hafenstadt. Also muss Genua freie Bahn für seinen Handel mit den lombardischen Städten haben, klar? Ja. Und die Passstraßen führen durch das Tal der Lemme, durch das Tal der Orba, durchs Tal der Bormida und durchs Tal der Scrivia. Das sind vier Flüsse, habe ich recht? Ja. Und alle vier treffen sich mehr oder weniger hier mit dem Tanaro. Wenn du jetzt hier eine Brücke über den Tanaro hast, dann hast du von hier aus freie Bahn für den Handel mit dem Markgrafen von Monferrato oder wer weiß wem noch dahinter. Klar? Ja. Was mussten uns nun die Genueser dafür bieten, dass wir die Seite wechselten? Etwas, das zu besitzen wir uns nie hatten träumen lassen. Nämlich eine richtige Stadt. Ja, mit Mauern ringsum, mit Konsuln, Soldaten und einem Bischof. Eine Stadt, die Wegzölle für Menschen und Waren einnimmt. Du musst dir klar machen, Baudolino, allein die Kontrolle einer Brücke über den Tanaro bringt einen Haufen Geld ein. Du sitzt da und verlangst mal eine Münze, mal zwei Hähnchen, mal einen ganzen Ochsen. Und die Betreffenden zahlen, ohne zu falschen. Eine Stadt ist ein Goldesel. Ja, aber dann kommt der Barbarossa und zertritt euch wie eine Kröte. Wart's ab. Wer sagt das? Hauptsache ist, dass die Stadt dasteht, wenn er kommt. Danach, na, du siehst doch selber, binnen 3 Monaten wechseln diese Städte hier ihre Bündnisse, wie es ihnen gerade passt. Vielleicht ist bis dahin die Liga mit dem Kaiser verbündet. Und wenn nicht, dann werden wir die Belagerung eben durchstehen. Verdammt und zugenäht, auf dieser Welt gibt's nichts umsonst. Aber ehe wir weiterreden, komm dir erstmal das ansehen. Er nahm mich bei der Hand und zog mich aus der Taverne. Es war inzwischen Abend geworden und die Luft war kälter als vorher. Wir traten auf einen kleinen Platz, von dem später, wie man erriet, mindestens 3 Straßen abgehen sollten. Aber fertig waren erst 2 Ecken mit niedrigen, strohgedeckten Häusern. Erhellt wurde er von Lichtern aus den Fenstern ringsum und einigen Kohlebecken, die von verspäteten Händlern geschürt wurden. Frauen, Frauen, die heilige Nacht bricht an und ihr wollt doch sicher, dass eure Männer was Gutes auf dem Tisch vorfinden. An dem, was die dritte Ecke werden sollte, stand ein Scherenschleifer, der seine Klingen kreischen ließ, während er mit der freien Hand den Schleifstein begoss. Weiter hinten an einem Tisch verkaufte eine Frau Kichererbsenfladen, trockene Feigen und Johannisbrot. Und ein in Fell gekleideter Hirte schwenkte ein Körbchen. Hey, Frauen, der gute Mascarpone! In einer engen Gasse lehnten 2 Mädchen lasziv an einer Tür und klapperten mit den Zähnen unter Schals, die tiefe Ausschnitte durchblicken ließen. Hey, was für ein hübscher Junge du bist. Willst du nicht die Weihnacht mit mir verbringen? Dass ich dich lehre, das Tier mit den 8 Beinen zu machen? Wir bogen um eine Ecke und da stand ein Wollkämmer. Da habt ihr Glück. Das ist der letzte Moment für Woll- und Strohsäcke, um im Warmen zu schlafen und nicht zu frieren wie das Jesuskind. Beim Weitergehen durch die noch unfertigen Straßen sahen wir Hauseingänge, in denen hier noch ein Zimmermann hobelte, da ein Schmied auf seinen Amboss drosch, dass die Funken stoben, und dort jemand Brote aus einem Backofen zog, der rot schimmerte wie das Tor zur Hölle. Es gab auch Händler, die von weit her kamen, um an dieser neuen Grenze Geschäfte zu machen. Oder Leute, die gewöhnlich im Walde lebten. Köhler, Honigsammler, Aschenbrenner mit der Asche zum Seife machen, Rindensammler mit der Rinde für Seile oder zum Ledergerben, Verkäufer von Kaninchenfellen. Auch allerlei Galgengesichter, denen die neue Umgebung zusagte, da sie in jedem Fall von ihr zu profitieren gedachten. Dazu Krüppel und Blinde und Lahme und Grindige, für die das Betteln in den Straßen einer Stadt, zumal während der Festtage, einträglicher zu sein versprach als auf den leeren Straßen des Landes. Die ersten Schneeflocken begannen zu fallen. Dann wurden sie dichter und schon färbten sie die neuen Dächer, von denen noch niemand wusste, ob sie das Gewicht aushalten würden, zum ersten Mal weiß. Siehst du nun, was eine Stadt ist? Und wenn sie jetzt schon so ist, wo sie noch nicht mal fertig ist, wie wird sie dann erst nachher sein? Und dann ist es hier nicht etwa so, dass hier nur die Adligen und Reichen das Sagen haben. Wir reden hier alle mit, wenn es was zu entscheiden gibt. Dafür würde ich sogar bereit sein, mich umbringen zu lassen, wenn's nötig ist. Und wie soll diese Stadt heißen? Die Stadt wird Alexandria heißen und päpstliches Lehen sein. Schließlich wird der Kaiser uns kaum die Legitimation geben. Dann machte ich mich auf die Suche nach unserem Haus, um meine Mutter zu sehen. Der Schnee am Boden lag schon kniehoch. Die weiße Fracht von oben war ein dichtes Flockengewimmel, das einem vor den Augen tanzte und die Sicht nahm. Die Feuer Alexandrias waren verschwunden. Und zwischen all dem Weiß unten und dem Weiß oben wusste Bardolino nicht mehr, in welche Richtung er gehen sollte. Ich hatte mich verirrt. Wie damals Friedrich in jener Nacht, als ich ihm das erste Mal begegnet war. Nur herrschte diesmal kein Nebel, sondern Schneetreiben. Denn wäre es Nebel gewesen, hätte ich mich noch zurechtgefunden. Aber dann, während ich ziellos weitergeritten war, hatte ich einen Stern am Himmel entdeckt. Schwach leuchtend nur, aber erkennbar. Und bin ihm gefolgt. Bis ich merkte, dass ich in einem kleinen Tal gelandet war und das Licht deswegen oben zu sein schien, weil ich mich unten befand. Doch nachdem ich den Hang hinaufgeritten war, sah ich das Licht immer größer werden, bis mir klar wurde, dass es aus einer Scheune kam. Und in der Scheune befanden sich eine Kuh und ein Esel, der gottserbärmlich schrie, und eine Frau mit den Händen zwischen den Beinen eines Schafes. Und das Schaf war gerade dabei, ein Lämmchen zu gebären und blökte aus Leibeskräften. Ich bin auf der Schwelle stehen geblieben, um zu warten, bis das Lämmchen ganz draußen war. Dann habe ich den Esel mit einem Fußtritt beiseite gestoßen und bin hingestürzt, um meinen Kopf in den Schoß der Frau zu legen. Mutter, liebe gesegnete Mutter. Oh Herr, zwei Tiere in einer Nacht. Eins neugeboren und eins zurückgekehrt aus dem Hause des Teufels. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern am selben Tag. Das ist zu viel für mein armes Herz. Halte mich fest, ich falle in Ohnmacht. Genug jetzt. Hör auf, Baudolino. Gerade habe ich Wasser heiß gemacht, um dieses Kleine zu waschen. Das siehst du nicht, dass du dich ganz mit Blut besudelst. Aber wo hast du denn dieses Gewand her? Das sieht ja aus wie von einem Herrn. Du wirst es doch nicht gestohlen haben, du Unglücksmensch, Nichtsnutziger! Sie schimpfte. Aber für mich klang es wie der Gesang der Engel. Und was ist mit eurem Brief an den Priesterkönig geworden? Du hast ihn so lange nicht mehr erwähnt. Ihr habt die verrückte Idee einfach vergessen, nehme ich an. Der Beweis, dass ich den Brief nicht vergessen konnte, war, dass ich Friedrich dazu überreden konnte, meine Pariser Freunde an seinen Hof kommen zu lassen. Alle miteinander. Ich sagte ihm, dass es gut sei, wenn in der Kanzlei eines Kaisers Leute säßen, die eine gute Kenntnis der Sprachen und Gebräuche anderer Länder hätten. In Wahrheit wollte ich, da Friedrich mich immer häufiger als seinen vertraulichen Boten benutzte, mir einen eigenen kleinen Hofstaat schaffen. Bestehend aus den Poeten Abdul, Boron, Kiot und Rabbi Solomon. Und zu sechst habt ihr dann Barbarossa für eine Expedition ins Reich des Priesterkönigs gewonnen? Leider nicht sofort, denn im Laufe dieser Jahre wurde die Lage in Italien so unerquicklich, dass Friedrich sich zu einem erneuten Zug über die Alpen entschloss. Und es war klar, dass es einige Zeit dauern würde, ehe er wieder ein Ohr für unsere Expedition haben würde. Entschuldige, das war also sein dritter Italienzug? Nein, der vierte. Oder warte mal, es muss der fünfte gewesen sein, glaube ich. Manchmal ist er jahrelang unten geblieben, bis zu 4 Jahren. Wie damals bei der Sache mit Krämer und der Zerstörung Mailands. Ach. Oder war er zwischendurch zurückgekehrt? Ich weiß nicht, er hielt sich ja mehr in Italien auf als zu Hause, aber wo war sein Zuhause? Ans Reisen gewöhnt fühlte er sich, das war mir aufgefallen, richtig wohl nur an einem Fluss. Er war ein guter Schwimmer. Er fürchtete weder Eiseskälte noch Hochwasser noch Strudel. Er sprang kopfüber hinein und schwamm wie ein Fisch und schien sich vollkommen in seinem Element zu fühlen. Ich beschloss, den Kaiser, nachdem wieder ein Jahr ins Land gegangen war, in seinem Feldlager bei Pavia aufzusuchen. Ich musste dieser Tage an die Worte des sterbenden Bischof Otto denken. Dränge Friedrich nach Osten, denn von dort kommt das Licht, das ihn beleuchten wird, als den größten aller Könige. Zieh den Kaiser aus jenem Sumpf, der sich zwischen Mailand und Rom erstreckt. Er könnte sonst bis zum Tod darin befangen bleiben. Denk daran, Baudolino. Der Priester Johannes. Der Weg nach Osten. Ich war nicht mehr weit vom kaiserlichen Lager entfernt, als ich auf einen Fußsoldaten traf, der mit einer langen Pike auf mich zugerannt kam. Ich gab meinem Pferd die Sporen, als wollte ich ihn niederreißen. Der Soldat fiel auf den Rücken und ließ die Pike fahren. Ich sprang vom Pferd und griff mir die Pike. Er stand auf und zog einen Dolch aus dem Gürtel. Ich werde dich umbringen, sagte er im Dialekt von Lodi. Ich dachte, ihr Lodianer steht auf Seiten des Kaisers. Was machst du denn, du Idiot? Ich bin doch auch mit dem Kaiser. Eben. Deswegen töte ich dich. Lodi war also inzwischen zur Liga übergewechselt. Nach kurzem Zögern stieß ich ihm die Pike so zwischen die Beine, dass der Mann rücklings zu Boden fiel und setzte ihm die Waffe an die Kehle. Nicht töten, Domine. Ich habe 7 Kinder. Und wenn ich weg bin, müssen sie gleich morgen verhungern. Lass mich laufen. Was kann ich den Deinen schon Böses tun? Du hast doch gesehen, dass ich mich übertölpeln lasse wie ein Tropf. Dass du ein Tropf bist, sieht man von Weitem. Aber wenn ich dich mit einer Waffe in der Hand rumlaufen lasse, kannst du durchaus etwas anrichten. Lass deine Hose runter. Meine Hose? Jawohl. Ich schenke dir dein Leben, aber ich lasse dich mit den Eiern im Wind rumlaufen. Dann will ich sehen, ob du die Stirn hast, wieder in die Schlacht zurückzukehren. Oder ob du nicht lieber gleich zu deinen verhungerten Kindern läufst. Der Mann streifte sich die Hose ab und rannte so schnell er konnte über die Felder davon. Ich war froh, dass ich niemand hatte töten müssen. Aber nun kam mir ein Reiter entgegengesprengt, der sichtlich kein Lombarde war. So entschloss ich mich, meine Haut teuer zu verkaufen und zog das Schwert. Was machst du denn, Blödmann? Siehst du nicht, dass wir es euch Kaiserlichen heute mal richtig gezeigt haben? Rief's und galoppierte weiter, ohne Händel zu suchen. Aber welche Schlacht meinte er? Die Kaiserlichen lagerten doch friedlich vor Pavia. Ich gab meinem Pferd die Spuren. Bald, hinter etlichen Hügeln und Wäldern, erblickte ich mitten in einer Ebene etwas, das ich noch nie gesehen hatte. Einen großen, offenen Karren, rot und weiß angemalt, mit einer langen Fahnenstange, die mitten drauf gepflanzt war, und einem Altar, umringt von Bewaffneten mit langen Trompeten, die denen der Engel glichen und offenbar dazu dienten, die Truppen der Liga zum Kampf anzufeuern. Oh, Bastalan, nicht auch das noch! Während ich so auf das Schlachtfeld starrte, kam mir wieder ein Reiter entgegen. Aber diesmal war es ein Ministeriale, den ich gut kannte. Baudolino, wir haben den Kaiser verloren! Jesus! Was soll das heißen, ihr habt ihn verloren? Jemand hat ihn kämpfen sehen wie ein Löwe. Mitten in einer Schar von Fußsoldaten, die sein Pferd zu den Wäldchen dort drängten. Dann sind alle zwischen den Bäumen verschwunden. Es war ein Gemetzel, sag ich dir. Ein verfluchter Tag. Zu Anfang hatte sich Friedrich mit seinen Reitern auf die Feinde gestürzt. Aber diese Fußsoldaten haben sich gut gewehrt. Und plötzlich ist dann die Reiterei der Liga aufgetaucht, sodass unsere Leute zwischen zwei Fronten gerieten. Mit anderen Worten, ihr habt den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches verloren und das sagst du mir einfach so, Himmel, Herrgott, Sakra! Du bist offenbar eben erst angekommen und weißt gar nicht, was wir alles durchgemacht haben. Inzwischen geht das Gerücht um, dass der Kaiser tot sei. Und jeder versucht, sich auf eigene Faust nach Pavia durchzuschlagen. Oh, diese Feiglinge! Und niemand sucht mehr nach unserem Herrn und Gebieter? Es wird schon dunkel. Auch die noch Kämpfenden hören jetzt auf. Wie willst du da jemanden finden hier auf diesem Schlachtfeld? Oh, ihr Feiglinge! Ich gab meinem Pferd die Sporen und stürmte mit gezücktem Schwert auf das Schlachtfeld. Vater! Vater! Einen Toten zu finden unter so vielen anderen Toten auf diesem Schlachtfeld, indem man laut rief, das war ein ziemlich verzweifeltes Unterfangen, sodass die letzten lombardischen Trupps, denen ich begegnete, mich passieren ließen. Habt ihr den Kaiser gesehen? Ja, er war da unten in dem Gebüsch, um's mit deiner Schwester zu treiben. Sie hatten das nur so hingesagt, aber ich ging trotzdem auch in jenem Gebüsch nachsehen. Da lag ein Häuflein Toter, drei Bäuchlings über einem vierten, der auf dem Rücken lag. Ich hob die drei hoch, die mir den Rücken zukehrten. Und darunter erblickte ich mit rotem Bart, aber rot von Blut, Friedrich. Ein kaum hörbares Röcheln kam aus seinen halb geöffneten Lippen. Friedrich. An der Oberlippe hatte er eine Wunde, die noch blutete. Und auf der Stirn eine dicke Beule, die bis zum linken Auge reichte. Ich hob seinen Kopf an und wischte ihm das Blut vom Gesicht. Friedrich. Wo bin ich? Ich bin es, Baudolino. Oh, mein Guter. Ihr seid am Kopf getroffen worden und habt das Bewusstsein verloren. Ja, ja, ich kann mich kaum erinnern. Die Liga hat euch einen Hinterhalt gestellt. Oh, hilf mir auf die Beine, Baudolino. Oh. Mein Vater und Herr. Steig du jetzt auf mein Pferd. Du darfst dich nicht anstrengen. Wir müssen vorsichtig sein. Obwohl es inzwischen dunkel ist, denn hier sind überall Truppen der Liga und wir können nur hoffen, dass sie alle gerade in irgendeinem Dorf dabei sind, ihren heimtückischen Sieg zu feiern. Au. Aber einige könnten noch hier geblieben sein, um nach ihren Toten zu suchen. Wir müssen uns durch Wälder und Schluchten abseits der Straßen bis nach Pavia durchschlagen. Wohin die Deinen sich jetzt zurückgezogen haben werden. Du kannst im Sattel schlafen. Ich werde aufpassen, dass du nicht runterfällst. Und wer passt auf dich auf, dass du nicht im Gehen einschläfst? Au. Es tut weh, wenn ich lache. Ich sehe, es geht dir schon besser. Wir gingen die ganze Nacht lang. Stolpernd im Dunkeln, auch das Pferd. Zwischen Wurzeln und niedrigen Sträuchern hindurch. Und nur einmal sahen wir in der Ferne einige Feuer und machten einen weiten Bogen, um sie zu vermeiden. Es ist aus. Die Schmach dieser Niederlage werde ich nicht ertragen können. Es war bloß ein Scharmützel, mein Vater. Außerdem halten dich alle für tot. Du kehrst zurück wie der auferstandene Lazarus. Und was wie eine Niederlage aussah, wird allen als ein Wunder erscheinen, für das man ein Tedeum singt. In Wahrheit versuchte ich bloß, einen Verletzten und Gedemütigten zu trösten. An jenem Tag war das Prestige des Reiches böse beschädigt worden, von wegen Rex et Sacerdos. Es sei denn, Friedrich würde mit neuer Glorie umgeben, wieder auf die Bühne treten. Die Sache ist die, mein Vater, dass du aus dem, was passiert ist, endlich etwas lernen müsstest. Und was würdest du mir gerne beibringen, Herr Gelehrter? Nicht von mir sollst du es lernen, Gott behüte, sondern vom Himmel. Du musst dir zu Herzen nehmen, was Bischof Otto gesagt hat. In diesem Italien, je weiter du hier vorgehst, desto mehr verfängst du dich hier. Man kann nicht Kaiser sein, wo es schon einen Papst gibt. Bei diesen Städten wirst du immer verlieren, weil du sie zur Ordnung zwingen willst, die ein Kunstprodukt ist, während sie in der Unordnung leben wollen, die der Natur entspricht. Oder, wie die Pariser Philosophen sagen würden, die Bedingung der Hülle des ursprünglichen Chaos ist. Du musst den Blick nach Osten richten, über Byzanz hinaus. Du musst die Insignien deines Reiches in jenen christlichen Ländern errichten, die sich hinter den Reichen der Ungläubigen erstrecken. Und musst dich mit dem einzigen wahren Rex et Sacerdos zusammentun, der dort seit den Zeiten der Magier herrscht. Erst wenn du dich mit ihm verbündet hast oder er dir Vasallentreue geschworen hat, erst dann kannst du nach Rom zurückkehren und den Papst wie einen Untergebenen behandeln und die Könige von Frankreich und England wie deine Steigbügelhalter. Erst dann werden die, die heute gesiegt haben, dich wieder fürchten. Schon wieder dieser Priester. Existiert er denn wirklich und wo befindet er sich? Und wie kann ich ein Heer dazu bewegen, sich auf die Suche nach ihm zu machen? Man würde mich doch für verrückt erklären. Ich würde als Friedrich der Irre in die Geschichte eingehen. Nicht, wenn in den Kanzleien aller christlichen Reiche Byzanz inbegriffen ein Brief zirkulieren würde, den dieser Priester Johannes an dich geschickt hat. Und indem er dir schreibt, dass er nur dich als seinesgleichen anerkennt und dich einlädt, eure Reiche zusammenzulegen. So kam es, dass ich dem Kaiser den Brief des Priesters Johannes vortrug. So häufig hatte ich ihn gelesen, dass ich ihn nun auswendig konnte. Baudolino, Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Umberto Eco, aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Die Personen und ihre Sprecher waren Baudolino Jens Wawritschek, Niketas Peter Fricke, Barbarossa Michael Mendel, Beatrix Irina Wanka, Poet Sebastian Blomberg, Abdul Andreas Pietschmann, Boron Ingo Hülsmann, Kyot Frank Stöckle, Solomon Tim Seifi, Galiaudo Hans Diehl, Umberto Eco Hans-Josef Eich. In weiteren Rollen Friedrich von Bülow Hubertus Gerzen, Heinrich Gieskes Axel Gottschick, Patrick Hebt, Horst Hildebrand, Wolfgang Höper, Oliver Jacobs, Olaf Kreuzenbeck, Hans-Jörg Krumpholz, Manuela Romberg, Margarete Salbach, Ernst August Schäppmann, Andreas Serda, Charles Wirz und Mitglieder des Collegium Musicum Baden-Baden. Ton: Dietmar Rötzel und Daniel Sänger. Schnitt: Waltraud Gruber und Christiane Köhler. Regieassistenz: Maidon Bader und Tobias Krebs. Musik: Henrik Albrecht unter Mitwirkung des SWR-Rundfunkorchesters Kaiserslautern. Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. Produktion: Südwestrundfunk, Norddeutscher Rundfunk, der Hörverlag 2002. Aber wo ist dieser Brief? Hast du eine Kopie davon? Du wirst ihn doch wohl nicht selber geschrieben haben. Ich habe ihn in gutes Latein gesetzt. Ich habe die verstreuten Teile dessen zusammengesetzt, was die Weisen schon immer gewusst und gesagt haben, ohne dass jemand auf sie gehört hat. Aber alles, was in diesem Brief steht, ist so wahr wie das Evangelium. Sagen wir, wenn du so willst, ich habe von mir aus nur die Adresse hinzugefügt, so als wäre der Brief an dich geschrieben. Und dieser Priester könnte mir diesen, wie nennst du ihn, diesen Kradal geben, in dem das Blut unseres Herrn aufgefangen worden ist? Das wäre natürlich die letzte und vollkommenste Salbung. Dramaturgie Matthias Spranger.